Deutschlandfunk. Professor van Dusen und die sieben Detektive. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Professor Dr. Dr. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, mein lieber Hedge, wenn Sie Ihren Gesang einstellen. Professor, was haben Sie denn dagegen, dass ich ein bisschen singe, um mir Mut zu machen? Wenn die Musik Ihnen als moralisches Tonikum unentbehrlich ist, so tun Sie mir doch wenigstens den Gefallen, ein anderes Lied zu wählen. Ich habe nicht Geburtstag und aber ich... Aber gleich, Professor. Es ist 10 vor 12, seien Sie nicht so pingelig. Und vor allem lege ich nicht den mindesten Wert auf die Anerkennung oder gar feierliche Begehung der jährlichen Wiederkehr eines lediglich vom Zufall bestimmten Datums, wie es die Geburt eines Menschen darstellt. Und sei dieser auch eine so eminente Persönlichkeit wie ich. Dass ich meinen Geburtstag weder selbst zu feiern, noch von anderen feiern zu lassen gedenke, dies, mein lieber Hedge, sollten Sie nun wirklich wissen. Und ob ich das wusste. Weil Professor van Dusen ein so gewaltiger Geburtstagsmuffel war, mussten wir ja nachts bei Unwetter und klirrender Kälte durch die unwegsamen Felsen der Sierra Nevada irren. Aber das sollte ich wohl ein bisschen ausführlicher erklären. In der zweiten Januarhälfte des Jahres 1906 hatten wir, der Professor und ich, unsere Weltreise beendet und waren in San Francisco gelandet. Van Dusen hatte sich gleich in seine wissenschaftlichen Forschungen verkrochen. Nur zweimal war er daraus aufgetaucht. Mitte Februar, um mich vor dem Irrenhaus zu retten, siehe Fall Hedge, und etwa 10 Tage später, um Dampf abzulassen. Haben Sie die heutige Ausgabe des San Francisco Examiner schon gelesen, mein lieber Hedge? Nein, steht was Interessantes drin? Das kann man wohl sagen. Seite 3, unten. Bürgermeister öffnet Schule, Großfeuer in Oakland. Hier, Professor, wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, wird Professor van Dusen, der bekanntlich zurzeit in unserem Mauernwald, in Kürze, nämlich am 2. März, seinen 60. Geburtstag begehen. Professor van Dusen, einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit und auch als Amateurdetektiv von bedeutendem Ruf, kann an diesem seinem Jubeltage Ehrungen in der Qualität und Quantität erwarten, wie sie seine herausragenden Persönlichkeiten... Ja, und so weiter und so weiter. Sie wissen, was das bedeutet, mein lieber Hedge. Aber ja, Professor, in aller Frühe ein Ständchen der Freiwilligen Feuerwehr, Telegramme, Besuche und Reden. Das ist entsetzlich. Na, dafür müssen Sie doch Verständnis haben. Derartiges war mir schon immer ein Gräuel. Und ist es ganz besonders zum jetzigen Zeitpunkt, da ich von meinen aktuellen Forschungen voll und ganz in Anspruch genommen bin. Am besten verschwinden Sie für ein paar Tage aus San Francisco. Die Frage ist nur, wohin? Eine Frage, welche bereits beantwortet ist, mein lieber Hedge. Wieso? Wie es der Zufall will, erhielt ich heute Morgen dieses Schreiben. Von wem? Von einem alten Bekannten, Mr. Thomas Alva Edison. Sieh an, und was schreibt er? Hören Sie, sehr verehrter Professor van Dusen, hochgeschätzter Kollege und Freund, ein wenig sehr vertraulich, finden Sie nicht? Naja, oft habe ich mit Freude und Dankbarkeit an unser denkwürdiges Zusammentreffen im Canyon del Muerto zurückgedacht, an gemeinsam durchlebte Gefahren und an unsere Rettung, die wir großenteils Ihrer Ingenuität verdanken. Großenteils? Der unmittelbare Anlass meines Schreibens, verehrter Professor, ist dieser. Bereits vor geraumer Zeit habe ich das bekannte, in der wildromantischen Landschaft des Yosemite-Nationalparks gelegene Hotel Wawona ab 1. März exklusiv gemietet, um ungestört in winterlicher Einsamkeit erfinderisch zu wirken. Nun sehe ich mich jedoch bis etwa Mitte März anderweitig unaufschiebbar beschäftigt und erlaube mir daher, Ihnen, geschätzter Kollege, besagtes Hotel als Refugium zu offerieren. Sehr aufmerksam von Edison und hochwillkommen. Obendrein. Sie erreichen das Hotel auf folgende Weise. So kam es, dass wir am Abend des 1. März im kleinen Ort Raymond am Fuß der Sierra Nevada aus dem Zug stiegen, der uns von San Francisco hierher gebracht hatte, über Stockton, Merced und Berendo. Raymond war die Endstation. Von hier ging es anders weiter. Und dass es weiterging, dafür war gesorgt. Vor dem Bahnhof wartete ein Chauffeur mit einem Automobil, einem Pope Toledo. 45 Pferdestärken. Wir fuhren nach Westen, in die Berge. Die Straße stieg immer mehr an. Es wurde immer kälter. Van Dusen saß zurückgelehnt, in Gedanken abwesend. Ich hatte ja keine Ahnung, was für eine Last auf seiner Seele lag. Seine gewaltige Erfindung, die Nachstellung des hinterhältigen Rüstungsindustriellen Kesselmann. Sie kennen ja die Hintergründe, meine Damen und Herren, und Sie wissen, zu welch tragischem Ende sie im April führen sollten. Wind kam auf, es fing an zu schneien. Plötzlich blieb der Wagen stehen. Was ist? Warum geht's nicht weiter? Tut mir leid, Sir. Die Straße ist zu steil und zu glatt durch den Schnee. Der Wagen macht nicht mehr mit. Dürfte ich die Herren vielleicht bitten, kurz auszusteigen und ein bisschen zu schieben, wenn das nicht zu viel verlangt ist? Na, hören Sie mal, ist das wirklich nötig? So schlimm sieht die Straße nicht aus. Ich bin selbst Automobilist. Edge, der Mann kennt den Wagen und die Strecke. Folgen Sie seiner Anregung. Okay, Professor. Und jetzt zu... Vielen Dank, meine Herren. Hey, halt! Kommen Sie zurück! Halt! Lassen Sie das fruchtlose Geschrei, mein lieber Hedge. Sparen Sie die Kraft Ihrer Lungen. Sie werden sie brauchen. Was haben Sie dazu, Professor? Setzt der Kerl uns hier einfach aus, mitten in der Wildnis. Was sollen wir denn jetzt machen? Laufen, mein lieber Hedge. Laufen. Wir liefen über Stock und Stein, durch Busch und Wald und wir stiegen durch Felsen, Gletscher und Schneefelder. Das Wetter wurde zum Unwetter, dann zum Schneesturm oder Blizzard, wie der Fachmann sagt. Wir verloren den Weg, wussten nicht mehr, wo wir waren und stapften eigentlich nur noch voran, um nicht zu erfrieren. Oh, das ist ja schlimmer als damals in Alaska. Zwölf Uhr, Mitternacht, 2. März, Ihr Geburtstag, Professor. Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, mein Lieber, wenn Sie den Tag meiner Geburt in Zukunft unerwähnt lassen würden. Moment mal, Professor. Wo schlägt denn mitten in der wilden Sierra Nevada eine Turmuhr? Dort oben, mein lieber Hedge. Auf jenem hohen Felsen. Und da brennt ja auch ein Licht. Da oben muss ein Haus sein. So scheint es, mein lieber Hedge. Möglicherweise eine Jagdhütte. Auf jeden Fall werden wir dort Obdach finden. Kommen Sie. Über einen steilen Pfad kraxelten wir auf das Licht zu. Und allmählich trat unser Ziel aus Schatten und dunkler Nacht. Das war keine Jagdhütte. Das war ein fantastisches Gebilde aus Mauern, Zacken, Zinnen und Türmen. Eine Burg, eine richtige Burg, die aussah wie... Wie Draculas Schloss in Transsilvanien, mein lieber Hedge. Ich dachte eher an Burg Glenmore. Oder an die Mafia Villa Palermo. Oder Urganza in den Pyrenäen. Ergehen Sie sich nicht in unergiebigen Reminiszenzen, mein lieber Hedge. Ziehen Sie lieber die Torglocke. Machen wir, Professor. Schon nach wenigen Sekunden näherten sich gemessene Schritte. Das Tor knarrte auf und dahinter erschien ein untadeliger Butler in gestreifter Weste und Schwalbenschwanz und mit einer formvollendeten Verbeugung direkt aus dem höheren Lehrbuch für Butler und Kammerdiener von Reginald Jeeves. Ansonsten hatte er eine verdächtige Ähnlichkeit mit dem Chauffeur, der uns sitzen gelassen hatte. Treten Sie näher, meine Herren. Sie werden erwartet. Erwartet? Gewiss. Sie sind doch Professor Van Dusen und Mr. Hedge. Ja, aber... Bitte folgen Sie mir. Das war wieder so eine mysteriöse Sache. Eine richtige Hintertreppengeschichte. Der Professor zieht so etwas an. Hätte ich geahnt, wie hintertreppig der Fall werden sollte, wäre ich gerannt in die Wälder, in die Berge, ganz egal wohin. Nur nicht in die Burg. Aber Hutchinson Hedge ist kein Hellseher. Der Professor war offensichtlich nicht in Form. Und so folgten wir dem Butler durch einen kleinen Gang, über einen Innenhof, vorbei an einen Brunnen, wieder durch einen Gang, bis zu einer geschnitzten Tür. Der Butler öffnete beide Flügel weit und trat vor. Ladies and Gentlemen, Professor Augustus Van Dusen. Mr. Hutchinson Hatch. Oh. Endlich! Ja. Unser Ehrengast ist erschienen. Meine Damen, meine Herren, ich darf also bitten, 3, 4. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Was soll das bedeuten? Eine Überraschung, verehrter Professor, Ihnen zu Ehren. Und deshalb bin ich ganz besonders froh, dass Sie doch noch eingetroffen sind. Sie und natürlich auch Mr. Hatch. Treten Sie näher, meine Herren. Brimstone? Madam, befehlen. Geleiten Sie die Herren zu ihren Plätzen. Sehr wohl, Madam. Folgen Sie mir bitte. Meine übrigen Gäste dürften Sie kennen, Professor. Madame Maigret, private Detektivin aus Paris. Ich freue mich sehr, Professor. Ganz meinerseits, Madame, wie geht es dem kleinen Jules? Mordfall Manolescu in Monte Carlo und die kuriose Affäre um die Rose von Kairo. Mr. Sherlock Holmes? Ja. Professor? Van Dusens Konkurrent beim großen Wettbewerb der Detektive 1903 in England. Kommissär Gallimard. Der Profi von der Sûreté. Na, wie läuft's denn so, Sie alter Amateur? Ça marche, hä? Ein Zoo. Siehe den rätselhaften Raub der Venus von Milo. Kommissar Möllhausen, Berlin. Von Möllhausen. Ist mir eine kolossale Ehre, Sie wiederzusehen, Herr Professor. Laterna Marica-Mord. Millionenraub aus dem Juliusturm. Chefinspektor Smiley von Scotland Yard. How do you do, Professor? Ballonexplosion über dem schottischen Hochland, diverse Fälle in London, die Sache bei Madame Tussaud zum Beispiel oder der mysteriöse Mord im Chinesenviertel. Detective Sergeant Caruso, New York. Hi, Professor, leben noch frisch? Alles okay? Bestens, Caruso. Sie habe ich nicht gefragt, Mr. Hedge. Gaslicht, Mordfall, Leichenräuber, Vampir von Brooklyn, Massaker im Zirkus Barnum und Bailey und so weiter und so weiter. 6 alte Bekannte, Polizisten und Privatdetektive aus aller Welt, Mitarbeiter und Konkurrenten des Professors, vorzugsweise Konkurrenten, noch dazu blamierte. Und die hatten sich hier zusammengefunden, in einer seltsamen Burg in der Sierra Nevada, um Van Dusen zum Geburtstag zu gratulieren. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Die wilden Delawaren versammeln sich in Scharen. Bitte? Nur eine Reminiszenz, Professor. Unwichtig. Brimstone, bedienen Sie die Herrschaften. Sehr wohl, Madam. Ich bin übrigens Mrs. Prendergast. Mein erster Mann, der selige Mr. Falcon, war Millionär und fasziniert vom finsteren Mittelalter. Deshalb hat er sich diese Burg gebaut und auf den Namen Falcon Crest getauft. Jetzt gehört sie mir und meinem zweiten Mann, Mr. Prendergast. Er sollte eigentlich hier sein, um die mystische Zahl von 7 Detektiven vollzumachen. Doch ist er leider in Sacramento aufgehalten worden. Ihn kennen Sie ja wohl auch noch. Prendergast war ein Schiffsdetektiv auf der Columbia. Auch einer der vom Professor Blamierten. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Affäre um die schwarzen Perlen der Calais. Die Sache kam mir immer merkwürdiger vor. Was wurde hier gespielt? Der Zufall, werter Professor, Mr. Hatch. Nur der Zufall hat uns an diesem Ort zusammengeführt. Und als wir in Erfahrung brachten, Sie, der von uns allen so geschätzte, so verehrte Professor Van Dusen, feierten heute am 2. März Ihren 60. Geburtstag. Dann gehe ich wohl nicht fehl in der Annahme, dass Sie, Mrs. Prendergast, mich hierher gelockt haben. Sie haben die Nachricht von meinem bevorstehenden Geburtstag in San Francisco verbreitet. Sie haben den angeblich von Mr. Edison stammenden Brief verfasst. Ihr Chauffeur und Butler hat uns in Raymond erwartet. Bitte, Professor, diese unwichtigen Details haben doch sicher Zeit bis morgen. Sie sind durchgefroren, müde, hungrig. Greifen Sie zu. Und feiern Sie, wenn schon nicht Ihren Geburtstag, so doch das Wiedersehen mit den alten Freunden, die das Geschick Ihnen in den Weg geführt hat. Eine schöne, eine wahrhaft herzerhebende Feier. Abgesehen von ein paar freundlichen Worten zu Madame Maigret, für die er immer eine kleine Schwäche gehabt hatte, blieb der Professor stumm wie ein Fisch. Sherlock Holmes und Caruso guckten grimmig. Erstere auf Van Dusen, letztere auf meine Wenigkeit. Er hatte mich ja nie ausstehen können, der gute Detective Sergeant. Alle schwiegen. Nur Mrs. Prendergast plauderte munter für Bass. Warum so schweigsam, Professor? Beschäftigt Sie womöglich ein geheimnisvoller Fall? Nein, ich... Oder eine epochale Erfindung? Och, vielleicht fehlt Ihnen ja nur ein wenig Tafelmusik. Bedauerlicherweise sind wir darauf nicht eingerichtet. Dudelsack-Konzerte à la McMurdoch können wir Ihnen nicht bieten. Nein, nein, danke. Und essen tun Sie auch nicht, Professor. Wünschen Sie ein anderes Menü? Sollten wir den wackeren Caruso bitten, Ihnen eine Portion Spaghetti zu servieren. Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen, Madame, aber ich... Sie sind alle so still, meine Herrschaften. Hat denn niemand Lust, zur Unterhaltung beizutragen? Ja. Vielleicht Sie, Kommissar von Müllhausen. Und der ließ sich auch nicht lange bitten und gab die spannende Geschichte von der blutigen Botschaft zum Besten. Allerdings brachte er sie nicht zu Ende. Es kam was dazwischen. Da standen wir also hoch auf der Zitadelle im schönen Spandau und plötzlich sahen wir einen Ballon. Ach. Jawohl, meine Herrschaften, einen Ballon. Und da sagte ich zu Professor Van Dusen, oh. Entschuldigen Sie, Kommissar, ich habe Sie nicht verstanden. Was sagten Sie? Oh. Oh. Tot. Hm? Oder was meinen Sie, Chefinspektor? Kein Zweifel, Mr. Holmes. Kommissar von Müllhausen ist tot. Einem Anschein nach vergiftet. Oh, wie schade, wo er gerade so schön am Erzählen war. Brimstone? Madam? Schaffen Sie ihn nach draußen. Sehr wohl, Madam. Butler Brimstone, ein kräftiges Kerlchen, warf sich den reglosen Kommissar über die Schulter und trug ihn ohne Mühe aus dem Saal. Und das seltsame Dinner ging weiter, als ob nichts vorgefallen sei. War ich in einen Albtraum geraten? Ich kniff mich kräftig, aber ich wachte nicht auf. Und Van Dusen tat nichts. Doch, er legte die Serviette hin und stand auf. Mrs. Prendergast, meine Herrschaften, Sie entschuldigen uns, wir hatten eine lange, sehr ermüdende Anreise. Sie wünschen sich zurückzuziehen, Professor. So ist es, Madame. Aber Professor, eben hat man Mühlhausen vergiftet und Sie gehen seelenruhig ins Bett. Geleichen Sie die Herren auf Ihr Zimmer, Brimstone. Sehr wohl, Madame. Unser Zimmer lag im zweiten Stock und bestand hauptsächlich aus zwei Himmelbetten und einem Kamin, in dem ein müdes Feuerchen knisterte. An den Wänden hingen ein paar Porträts von abgrundtiefer Scheußlichkeit und zwei gekreuzte Säbel. Das war's, abgesehen von unseren Koffern, die mitten im Raum standen. Unsere Koffer? Die waren doch im Automobil geblieben. Sie haben sich angefunden, meine Herren. Wünsche angenehme Ruhe. Ich verstehe Sie wirklich nicht, Professor. Hier ist doch alles oberfaul. Und Sie, mein lieber Hedge, bevor Sie sich weiter echauffieren oder aufspulen, wie man sich wohl in Ihren Kreisen ausdrückt, lesen Sie dies. Lieber Professor, bleiben Sie ruhig. Was auch geschieht, werde ich Ihnen später alles erklären. Ihre Madame Maigret, unsere alte Freundin, hat mir den Zettel unter dem Tisch in die Hosentasche praktiziert. Ja, und was soll das heißen? Mein lieber Hedge, auch ohne diese uns zugespielte Information sollte selbst Ihnen klar sein, dass alle die rätselhaften Dinge, welche uns auf dem Weg hierher und dann in dieser Burg zugestoßen sind, zu einem Spiel gehören, zu einer, wenn Sie so wollen, kalkulierten Inszenierung, deren Publikum allem Anschein nach wir beide zu bilden haben. Aber Mühlhausen, der ist doch tot. Keineswegs, mein lieber Hedge. Der Kommissar hat die Leiche lediglich gespielt. Nicht eben brillant, wie ich mich hinzuzufügen genötigt sehe, trotz seiner großen kriminologischen Erfahrung. Ja, wenn Sie das sagen, Professor. Ja, und was sollen wir jetzt tun? Da wir uns den auf uns gezielten dummen Streichen vorerst wohl kaum entziehen können, bleibt uns nichts anderes übrig, als Sie weiterhin mit Nichtachtung zu strafen und Sie abzuwettern, wenn Sie mir den nautischen Terminus technicus gestatten. Ich rate Ihnen jedoch, sich nicht zu entkleiden. Ich? Und, soweit Ihnen das möglich ist, wach und wachsam zu bleiben. Damit holte der Professor seelenruhig Papier und Bleistift aus der Tasche. Er kann eben immer und überall arbeiten. Ich döste ein bisschen vor mich hin. Manchmal glaubte ich, draußen Schritte zu hören. Oder ich hatte das Gefühl, die Vorhänge bewegten sich. Plötzlich wurde ich hellwach. Was war das? Was schon, mein lieber Hedge? Ein Schrei. Hört sich aber gar nicht gut an, Professor. Richtig kriminologisch. Professor? Ja? Es hat geklopft. Das ist mir nicht entgangen. Öffnen Sie die Tür. Professor Van Dusen! Machen Sie auf! Meinen Sie wirklich, Professor? Wer weiß, was das ist? Vielleicht gibt's hier ein Burggespenst. Ihr Burggespenst, mein lieber Hedge, ist Chefinspektor Smiley. Nun öffnen Sie doch schon. Ich muss Ihnen was sagen, Professor. Was wichtig ist, dringend. Mühlhausen ist tot. Professor, wirklich tot. Obwohl das gar nicht geplant war und dahinter steckt... Ah! Ein Pfeil, Professor. Er hat einen Pfeil im Rücken. Smiley ist tot. Sehen Sie mal, Professor. Am Pfeil hängt ein Zettel. So ist es, mein lieber Hedge. Folgen Sie dem Klang der Totenglocke. Was für eine Totenglocke? Professor, das ist kein Spiel mehr. Mein lieber Hedge, Sie haben recht. Die Situation hat sich grundlegend gewandelt. Sie führen Ihre elektrische Handlampe mit sich? Ja. Hier ist sie. Auch Ihren Revolver? Leider nicht. Ich konnte ja nicht ahnen, dass wir ihn brauchen. Aber warten Sie, ich hole mir einen Säbel von der Wand. Besser als nichts. So, Hutchinson Hedge ist zu allem bereit. Sehr gut, mein lieber Hedge. Kommen Sie. Wohin, Professor? Wir folgen der Empfehlung unseres anonymen Korrespondenten und gehen dem Klang der Glocke nach. Die Morgendämmerung war schon angebrochen, als wir den Hof betraten, und wir konnten die Anlage der Burg gut erkennen. Ein Gebäudeviereck um einen Innenhof. An den Ecken Türme, drei kleine und ein hoher, an die 40, 50 Meter. Nichts zu sehen, nichts zu hören. Bis auf das innervierende Gebimmel, das offenbar aus einem der kleinen Türme kam. In der Mauer darunter war eine Tür. Ich klemmte den Säbel unter den Arm und drückte auf die Klinke. In diesem Augenblick wurde es still. Das Bimmeln hat aufgehört, Professor. Halten Sie mich für taub? Machen Sie die Tür auf. Schwerer Brocken. Oh Gott, Professor. Da drin hängt einer. Am Glockenseil. Anscheinend halten Sie mich auch für blind. Leuchten Sie mir. Es ist Kommissar von Möllhausen. Und diesmal ohne jeden Zweifel tot. Kein Wunder. Erst vergiften, dann aufhängen. Das hält der stärkste Mann nicht aus. Haben Sie die Güte, die Absonderungen weiterer Geschmacklosigkeiten zu unterlassen und stattdessen den Raum mit Ihrer Lampe auszuleuchten? Vor allem diese Ecke. Ja, dort. Professor! Da steht eine Guillotine. Wie recht Sie schon wieder haben, mein lieber Hedge. Und auf dem Brett, da liegt einer, angeschnallt. Auch diese, Ihre Feststellung, trifft präzis ins Schwarze. Lassen Sie sehen, um wen es sich handelt. Es war Monsieur Gallimard, der zackige Kommissar von der Pariser Sûreté. Jetzt war er gar nicht zackig. Er war ganz still, weil er nämlich den Kopf verloren hatte. Der lag vor ihm. In einem Korb. In ganz kurzer Zeit drei Detektive tot, ermordet. Wahnsinn. Und der Wahnsinn war anscheinend noch nicht zu Ende. Kommen Sie, Hedge. Hört sich an wie Madame Aigret. Wo steckt sie? Hier, mein lieber Hedge, im Brunnen. Hallo, Madame Aigret. Professor! Kann ich etwas für Sie tun? Ein Glück, dass Sie gekommen sind. Retten Sie mich! Ich bin gefesselt! Das Wasser steigt! Halten Sie noch einige wenige Augenblicke durch, Madame. Hedge, Errettung aus einem Brunnenschacht gehört fraglos zu den Aufgaben eines kriminologischen Assistenten. Setzen Sie sich in den Eimer. Ich werde Sie mittels der Winde nach unten befördern. Der armen Madame Maigret reichte das Wasser schon bis zur Taille. Ich verlor keine Zeit und sägte mit dem Säbel an ihren Fesseln, als sich plötzlich oben am Brunnenrand ein Getümmel erhob. Ehe ich ihn festhalten konnte, wurde der Eimer hochgenudelt, er kam aber gleich wieder runter, sehr schnell, mit dem abgeschnittenen Seil und mit einem Passagier. Der Professor! tot? Nur bewusstlos. Das kalte Wasser wird ihn schnell wieder zu sich bringen. Professor? Professor Van Dusen? Ja. Wie fühlen Sie sich? Danke, Madame. Den Umständen entsprechend. Jemand hat mir einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt. Wer, Professor? Verschonen Sie mich mit sinnlosen Fragen, die ich Ihnen nicht beantworten kann, mein lieber Hedge. Lassen Sie mich nachdenken. Und schalten Sie die Lampe ein. So. Wassertiefe bis dato. Durchmesser des Brunnens in etwa. Dazu die fundiert geschätzte Steiggeschwindigkeit. Madame, mein lieber Hedge, uns bleibt noch eine gute Stunde, bis das Wasser eine unser Leben gefährdende Höhe erreicht haben wird. Nutzen wir diese Zeit. Ziehen wir A-Bilanz und schmieden wir B-Pläne. Ans Werk. Der Professor war wieder ganz der Alte. Nicht mehr trübe, abwesend, desinteressiert, sondern energisch, optimistisch, voller Elan. Wozu ein Schlag auf den Schädel doch manchmal gut sein kann. Hedge! Professor? Zuerst zu Ihnen, Madame Gray. Was steckt hinter der ungewöhnlichen Detektivansammlung? Berichten Sie, präzise, detailliert. Und von Anfang an. Gern, Professor, aber ich weiß nicht alles. Dafür, Madame, haben Sie ja Professor Dr. Augustus Van Dusen. Bitte. Von Anfang an, sagten Sie, Mr. Hedge. Nun, angefangen hat die Sache im vergangenen Jahr, um die Weihnachtszeit. Da bekam ich einen Brief aus Amerika von einem Mr. Prendergast. Er stellte sich vor als Ex-Schiffsdetektiv auf der Atlantikroute. Doch diese Beschäftigung gehört nun der Vergangenheit an. Ich habe geheiratet und bin so Besitzer nicht nur eines Schlosses in Kalifornien geworden, sondern auch einiger Dollarmillionen. Einen Teil dieses Vermögens will ich dazu benutzen, mir einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen. Sie kennen Professor Van Dusen, die Denkmaschine. Sie haben wie ich mit ihm zu tun gehabt und ich bin sicher, dass Sie, wie ich, sich nichts Schöneres vorstellen können, als den großen Kriminologen einmal so richtig aufs Glatteis zu führen. Sollten Sie dem zustimmen und bereit sein, mir dabei zu helfen, so lassen Sie es mich kurz wissen. Ich werde Ihnen dann die notwendigen Mittel für eine Reise nach San Francisco zukommen lassen, wo wir alles Nähere besprechen werden. Ich verbleibe, geehrte Madame. Ich bin nach San Francisco gefahren, Professor. Nicht, um Sie aufs Glatteis zu führen. Das höre ich mit Freuden, Madame. Ich hatte gerade nichts Besseres vor und ich war neugierig. Ich wollte erfahren, was dieser Prendergast gegen Sie ausheckte, um Sie notfalls zu warnen. Vor einer Woche bin ich in San Francisco angekommen. Ich stieg weisungsgemäß im Fairmont Hotel ab. Und hier traf ich am nächsten Abend Prendergast und die anderen fünf. Gallimard, Möllhausen, Smiley, Caruso und Holmes. Also hatten einige ihrer Kollegen, mit denen ich ebenfalls in Kontakt trat, keine Zeit oder kein Interesse. Inspektor Bogles aus Singapur etwa, Sheriff Pep, Superintendent Puma, Sam Steele von den Mounties, Kommissar B.D., Kriminalpolizeioberrat von Blümchen, die Inspektoren Lecoq, Poubelle, etc., etc. Nun, wir sind sieben Detektive. Eine durchaus hinreichende, eine sinnvolle Zahl für eine Anti-Van-Dusen-Koalition. Sie reden zu viel, Monsieur Prendergast. Auf Marsch, Marsch, das ist mein Motto. Immer feste drauf, wie seine kaiserliche Majestät so feinsinnig zu bemerken pflegen. Aber, Monsieur... Kurz, was haben Sie uns vorzuschlagen, Prendergast? Hören Sie zu, Madame, meine Herren. Am 2. März hat der Professor Geburtstag, den 60. Wir locken ihn in meine Burg. Auf welche Weise? Ja, warten Sie nur ab, meine Herren. Und wenn er erst einmal dort ist, dann sollte Ihnen, Professor, ein kriminologisches Schauerstück vorgespielt werden. Wir alle würden ermordet, auf möglichst bizarre Art und Weise, einer nach dem anderen. Wie im Lied von den 10 kleinen Negerlein, wissen Sie? Nein, ich weiß es nicht, Madame. Volkstümliche Lyrik gehört nicht zu meinen vorrangigen Interessen. Das Lied geht so, Professor. 10 kleine Negerlein, die gingen mal ins Heu. Schweigen Sie, Hedge, bitte. Und Sie, Madame, haben die Güte fortzufahren. Angesichts der mysteriösen Morde wären Sie, Professor, völlig rat- und hilflos, meinte Prendergast. Meinte er, so, so. Und schließlich würden wir alle aus unserem Versteck auftauchen, lebendig natürlich, und sie auslachen. So war es geplant. Doch es kam anders. Aus dem albernen Spiel wurde tödlicher Ernst. Smiley, Möllhausen und Gallimard sind tot. Wir drei befinden uns in größter Gefahr. Und was ist mit Caruso und mit Sherlock Holmes? Das ist im Augenblick nicht von Belang. Sie erwähnten, Madame, der angebliche Prendergast habe mit heiserer Stimme gesprochen? Fast tonlos. Er sei erkältet, hat er behauptet. Aha. Der Fall ist klar. Sie wissen Bescheid, Professor? Ja, Madame. Sie kennen den wirklichen Hintermann? Nur, dass es sich nicht um einen Hintermann handelt. Vielmehr, verzeihen Sie das ungelenke Wortspiel, um eine Hinterfrau. Unser Gegner ist das Phantom. Das Phantom! Alias Mr. Prendergast! Alias Mrs. Prendergast! Bravo, Professor! Das Phantom. Die größte Verbrecherin unserer Zeit, die alles maskieren und verbergen konnte. Ihr Geschlecht, ihr Aussehen, ihren Charakter. Viermal hatte sie mit Van Dusen die Klingen gekreuzt. In Biarritz und Berlin, am Schwarzen Meer und in Kairo. Viermal war sie entlarvt und besiegt worden. Bravo, Professor! Brillant wie immer! Leider zu spät. Sie haben mich nicht erkannt. Sie konnten mich nicht erkennen. Ich habe mir ein neues Gesicht schneidern lassen. Übrigens durch Ihren Bruder Tiberius. Jetzt sitzen Sie da, wo ich Sie seit unserem ersten Zusammentreffen haben wollte. In der Falle. In spätestens einer halben Stunde werden die Wasser über Ihrem genialen Schädel zusammenschlagen. Und mit Ihnen müssen, neben Mr. Hatch natürlich, 6 kleinere kriminologische Richter dran glauben. 7, wenn ich den guten Prendergast mitzähle, den ich schon vor Monaten aus dem Weg geräumt habe, damit er meinen wunderschönen Plan nicht stört. Dass Sie zusammen mit Madame Maigret aus der Welt scheiden, Professor, das freut mich ganz besonders. Denn mit dieser Dame habe ich, Sie wissen es, ein spezielles Hühnchen zu rupfen, wegen der Affäre um die Rose von Kairo. Genug geplaudert, Brimstone. Chefin. Du bleibst in der Nähe, guckst ab und zu über den Rand. Wenn sie am Ersaufen sind, rufst du mich. Das Schauspiel will ich mir nicht entgehen lassen. Der Fall war klar, aber hoffnungslos. Madame Maigret stand das Wasser an den Schultern, mir an den Achselhöhlen, dem Professor reichte es sogar schon bis ans Kinn. Aber er verlor weder Mut noch Kombinationsgabe. Er hatte eine Idee. Helfen Sie mir, Ihre Schultern zu erklimmen, mein lieber Hatch. Wenn Sie Ihr Leben dadurch ein bisschen verlängern wollen, Professor. Unsinn! Nun heben Sie mich schon hoch. Und richten Sie den Strahl Ihrer Lampe auf diese Stelle hier. Sie sehen ein kreisrundes Stück Mauerwerk, dessen Färbung sich auf eklatante Weise von seiner Umgebung abhebt. So, stehen Sie doch! Stehen Sie doch! Nicht gerade ein Leichtgewicht. Der Professor erstaunlich. Wo er doch so klein ist, wahrscheinlich der Kopf. Wahrscheinlich. Wenn ich an diesem in die Mauer eingelassenen Haken drehe. Eine Tür. Ja, eine Geheimtür. Hinter welcher sich ein Geheimgang erstreckt. In jeder Burg, welche auf sich hält, pflegen sich derartige bauliche Besonderheiten zu finden. Wo bleiben Ihre Manieren? Hey, bitte? Seien Sie Madame Maigret. Ja, Der enge Gang führte schräg nach oben und endete in einem finsteren Kellerraum. Wir krochen aus dem Loch im Boden, schüttelten uns und sahen uns um. Zum Glück hatte die Lampe noch immer nicht den Geist aufgegeben. Wo sind wir, Professor? Nun vergegenwärtigen wir uns den Ausgangspunkt unseres Fluchtwegs, sodann den Neigungswinkel und die Länge der zurückgelegten Strecke. Setzen wir dies alles ins rechte trigonometrische Verhältnis, eine höchst simple mathematische Operation. 2 + 2. So stellen wir fest, wir befinden uns in der Nordwestecke der Burg. Das heißt, unter dem hohen Turm, welchen wir, meine ich, durchaus Burg oder Bergfried nennen dürfen, auch wenn er sich nicht in der Mitte, sondern am Rande der Anlage erhebt. Was ist das? Vorsicht, Madame. Vielleicht spukt hier doch ein Burggespenst herum. Es kommt aus diesem Nebenraum. Mon wir? Kommen Sie schnell, meine Herren. An der Wand hingen Ketten. In einer Ecke hockte ein staubgraues Gerippe. Und auf dem Boden lag Detective Sergeant Caruso von der New Yorker Kriminalpolizei. In den letzten Zügen. Gestoßen und gestürzt durch eine Falltür. Ich mach's nicht mehr lange. Mr. Hedge? Ja, Caruso? Schreiben Sie mir einen Nachruf. Ja, Caruso, sobald ich hier raus bin. Aber einen schönen, Mr. Hedge. Ohne Ihre Spitzen und ohne Ironie. Bitte. Ich verspreche es Ihnen, Caruso. Danke. Danke, Mr. Hedge. Er ist tot. Hierher, Chefin! Hier sind Sie! Hier ist eine Treppe. Schnell, meine Herren, nach oben! In Windeseile kletterten wir aus dem Keller in den Turm. 10 Stockwerke mindestens. Die Treppe wurde schmaler, steiler und hörte dann ganz auf unter einer Falltür. Wir quälten uns durch und schoben ihnen den Riegel vor. Wir waren im obersten Stockwerk in einer Art Rumpelkammer oder besser in einem kleinen Museum à la Glastonbury. Altmodische Möbel standen herum, eine Ritterrüstung und in den Ecken lagen mittelalterliche Waffen. Eine Leiter führte durch eine zweite Falltür in der Decke aufs Dach. Viel Zeit zum Luftholen hatten wir nicht. Auf Anordnung des Professors verrammelten Madame Maigret und ich die Klappe mit allem, was sich im Zimmer fand. Schränke, Kommoden, Stühle, ein Tisch. Auch die Rüstung, mein lieber Hedge. Ei, ei, Sir. Ist die schwer? Seien Sie so freundlich, Mr. Hedge, die Hände von meiner Person zu lassen. Da steckt ja einer drin. In der Tat, Mr. Sherlock Holmes, wenn ich nicht irre. Sie haben sich in dies ungewöhnliche Versteck geflüchtet. Geflüchtet? Ich muss doch sehr bitten. Eine vorläufige strategische Absetzbewegung. Wenn Sie es so bezeichnen wollen, Mr. Holmes. Entsteigen Sie nun gefälligst Ihrem Harnisch. Gehen Sie Mr. Hedge zur Hand. Ja, bitte mir diesen Ton, Professor. Sherlock Holmes nimmt von keinem Menschen Befehle entgegen. Und von Ihnen schon gar nicht. Wie Sie wünschen, Mr. Holmes. Es steht Ihnen frei, dies Domizil zu verlassen. Ich denke nicht daran. Ich war zuerst hier. In Ordnung, Chefin. Au! Das geht nicht, Chefin. Hören Sie, Professor? Madam? Sie haben sich verbarrikadiert, aber das wird Ihnen nichts nützen. Ich werde warten, bis Sie aufgeben oder verhungert sind oder sich vom Dach in den Abgrund stürzen. Eine andere Wahl haben Sie nicht. Glauben Sie? Madame Maigret? Sie haben, wie ich sehe, noch immer Ihre Handtasche bei sich. Davon trenne ich mich nie, Professor. Und ich vermute, dass sich in der Tasche unter anderem Nadel und Faden, kurz alle zum Nähen benötigten Utensilien, befinden. Ja, Professor, aber... Sehen Sie dies hier, Madame? Die Fenstervorhänge? Ja. Ziemlich schmutzig. Aber aus reiner, fester Seide, Madame. Sie denken an Leonardo da Vinci, Madame. Leonardo da Vinci? Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das macht nichts, mein lieber Hedge. Helfen Sie, Madame, beim Zuschneiden und Nähen. Sie ebenfalls, Mr. Holmes. Sofern Sie es nicht vorziehen, allein hier zurückzubleiben. Die Nadeln qualmten. Die Finger taten uns weh. Wir nähten wie wild gewordene Putzmacherinnen. Und das war gut so. Gerade als wir fertig waren, verlor das Phantom die Geduld. Das dauert mir zu lange. Brimstone? Chefin? Lauf runter zur Pulverkammer im Erdgeschoss. Hol eine Stange Dynamit. Wir werden die Klappe aufsprengen. Jawohl, Chefin. Die Pulverkammer im Erdgeschoss, richtig. Ich habe sie bei unserer heiligen Passage flüchtig zur Kenntnis genommen. Ausgezeichnet. Das, was es uns zugedacht hat, werden wir dem Phantom zurückerstatten. Mit Zins und Zinseszins. Wir werden dafür sorgen, dass diese Massenmörderin die gerechte Strafe für ihre zahllosen Untaten erhält und dass sie keine Gelegenheit mehr haben wird, weitere abscheuliche Verbrechen zu begehen. Madame Maigret, meine Herren, wer von Ihnen ist der treffsicherste Schütze? Also mich können Sie streichen, Professor. Ich, Professor. Nichts gegen Sie, Mr. Holmes, aber sehen Sie sich doch Ihre Finger an, die zittern ja. Ich habe eine ruhigere Hand, Professor. Ich stimme Ihnen zu, Madame. Glauben Sie, dass Sie mit einer Armbrust umzugehen imstande sind? Oui, mon Professeur. Très bien, Madame. Mein lieber Hedge, ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, dass Sie Zündhölzer bei sich tragen. Hab ich, Professor. Schon wieder trocken. Sehr schön. Hören Sie zu. 10 Minuten später standen wir 4 auf des Turmes Zinnen, die eigenhändig genähten Fallschirme aus roter Vorhangseide auf dem Rücken und spähten in die Tiefe. 50 Meter Turm und dann runde 300 Meter steiler Felsen. Schöne Aussichten. Ich fühlte mich wie damals in Athen auf dem Hochseil. Nur womöglich noch schlimmer. Wiederholen Sie Ihre Instruktionen, Madame Maigret. Ich entzünde die Lunte. Den mit der brennenden Lunte versehenen Armbrustbolzen werde ich beim Vorüberschweben in das von Ihnen bezeichnete Fenster im Erdgeschoss schießen. Exzellent, Madame. Und nun? Springen! Vive la France! God save the King! 2 plus 2 gibt 4. 8, du dicker Vater! Madame schoss ins Fenster der Pulverkammer. Das nehme ich jedenfalls an. Wie immer in solchen unangenehmen Situationen hatte ich die Augen fest zugedrückt. Wir kamen unten an. Eine mittelweiche Landung, würde ich sagen. Wir standen auf, rissen die Fallschirme runter und rannten so schnell wir konnten ins Gelände, weg von der Burg. Die Pulverkammer flog in die Luft. Wir blieben stehen, sahen uns um. Feuer breitete sich aus. Der Turm schwankte. In einer Fensteröffnung tauchte das Phantom auf, von Flammen eingehüllt. Dann verschwand es. Der Turm stürzte ein, die ganze Burg war in Trümmerhaufen. Götterende dämmert nun auf. Oder auch Finis Phantome. Und diesmal ohne jeden Zweifel endgültig. Automobil? Ein Pierce Arrow. Schöner Wagen. Ich habe selber einen zu Hause in New York. Das Automobil kommt näher. Es hält. Professor Van Dusen, nehme ich an? So ist es. Happy Birthday to you. Nein, bitte. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Professor. Danke, danke, mein Bester, danke. Sie würden mir eine größere Freude machen, wenn Sie mich und meine Begleiter auf schnellstem Wege nach San Francisco brächten. Okay, Professor, steigen Sie ein. Es war ein langer Weg zurück zur Küste. Sherlock Holmes schmollte. Er musste mit dem hinteren Klappsitz vorlieb nehmen, was ihm sehr missfiel. Unser Fahrer redete. Seit gestern bin ich hinter Ihnen her, Professor. Ich habe Sie von Raymond aus verfolgt und dann aus den Augen verloren. Unangenehme Situation. Geben Sie doch. Seitdem kreuze ich hier in den Bergen herum. Wenn das kein glücklicher Zufall ist. Ja, ja. Ich will Sie nämlich interviewen. Zu Ihrem Geburtstag. Exklusiv. Ach, Sie sind auch Journalist? Bin ich. Futrelle ist mein Name. Jacques Futrelle. Was? Sie sind dieser Typ, der die Frechheit hat, mir ins Handwerk zu pfuschen und auch über den Professor zu schreiben? Ja. Ich habe mir erlaubt, ein paar Fälle der Denkmaschine journalistisch aufzuarbeiten. Dann will ich Ihnen mal was sagen, Mr. Futrelle. In Zukunft lassen Sie Ihre Finger davon. Professor Van Dusen hat nur einen Chronisten und der heißt Hutchinson Hedge. Aber Mr. Hedge, der Professor ist eine Figur des öffentlichen Lebens und die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf. Außerdem haben Sie keine Ahnung, was Sie zum Beispiel aus dem Gaslichtmord gemacht haben. Das ist alles falsch. Das stimmt doch hinten und vorne nicht. Professor, warum sagen Sie denn nichts? Weil ich dem verbalen Wettbewerb der Schreiberlinge lausche, mein lieber Hedge. Mit Interesse und, ich muss es gestehen, mit einem gewissen Amüsement. Sie, mein lieber Hedge, sind mein Assistent, mein Begleiter. Und vor allem diejenigen Abenteuer, welche uns auf unseren ausgedehnten Reisen zustießen, können und dürfen nur Sie adäquat beschreiben. Doch was meine übrigen Fälle betrifft, so steht es selbstverständlich auch Mr. Futrelle frei, sich an Ihnen zu versuchen. Professor Dr. Augustus Van Dusen ist ein zu großes Thema für nur einen Biografen. Möge der Bessere gewinnen. Professor Van Dusen und die sieben Detektive. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Sie hörten Friedrich W. Bauschulte in der Rolle der weltberühmten Denkmaschine und Klaus Herm als seinen treuen Wegbegleiter und Chronisten Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen Till Hagen, Wolfgang Kondrus, Eva Maria Miener, Lothar Blumhagen, Heinz Giese, Gerd Dufner, Rolf Marnitz, Edgar Ott und Liane Rudolph. Ton und Schnitt Ingeborg Görgner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute.